Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich begrüße euch im Namen der neuen antikapitalistischen Organisation Berlin und im Namen der antifaschistisch-revolutionären Aktion Berlin zu unserer heutigen Abendveranstaltung Die Ukraine am Abgrund. Die Krise in der Ukraine hat zu den größten Verwerfungen zwischen der EU, USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite geführt. Und ein Ende ist nicht absehbar. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen die sozialen Netzwerke verfolgt, stellt man fest, dass es auch innerhalb der Linken eine heftige Auseinandersetzung über den Charakter der ukrainischen Ereignisse gibt. Und wir halten es für wichtig, dass die Linke sich positioniert. Aber vor der Positionierung ist es notwendig, für Aufklärung zu sorgen. Und darum freue ich mich, dass wir Tom Eipeldauer, einen kritischen, unabhängigen Journalisten, für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Der Vorteil ist, dass Tom sich einige Tage in der Ukraine aufgehalten hat und weiß, worüber er spricht, im Gegensatz zu manchen anderen. Ich sage euch jetzt kurz was zum Ablauf der Veranstaltung. Tom wird ungefähr 30 bis 40 Minuten sprechen. Dann wird die Diskussion eröffnet. Die Diskussion wird folgendermaßen ablaufen. Da ist ein Saalmikrofon, da kann man eine Schlange bilden. Wir schlagen vor, dass jede Person, jeder Mann, jede Frau 3 Minuten spricht. Danach hebe ich die rote Karte. Nach 5 Beiträgen hat dann Tom die Gelegenheit, auf die Beiträge zu antworten. Ich denke, dass wir so dann gegen 21 Uhr fertig sind. Ich werde jetzt dann noch ein paar Ansagen machen und so zu weiteren Events, die in den nächsten Tagen folgen. Und ich würde sagen, Tom, du fängst an. Ja, hallo. Freut mich, dass so viele Leute hier sind. Ich kann gleich von vornherein sagen, ich weiß auch nur eingeschränkt, worüber ich spreche. Es ist sehr widersprüchlich, was man auf dem Maidan sieht, und ich war ja auch nicht allzu lange Zeit, sondern nur die Woche nach dem 24. Februar in Kiew. Ich bin da hingefahren als Journalist und ich wollte anfangen, euch zu schildern, was man rein optisch sieht. Wenn man jetzt noch nicht mit den Leuten spricht, sich nicht die Fahnen anguckt, keine politischen Einschätzungen einholt, dann fährt man erstmal nach Kiew rein und kommt durch mehrere Straßensperren, wenn man vom Flughafen ins Stadtzentrum fährt. Da stehen dann, sagen wir so, 5 bis 10 Leute, manche vermummt, manche unvermummt, mit Knüppeln und durchsuchen jeden Wagen, der ins Stadtzentrum reinfährt. Wenn man dann da ist, dann erinnert das Ganze ein klein wenig an den Taksimplatz vergangenen Juni, aber es ist größer und wesentlich besser organisiert. Das Gebiet um den Maidan ist eigentlich bei jeder Zufahrt und bei jedem noch so kleinen Fußweg, der dahin führt, durch richtig eindrucksvolle und große Barrikaden abgesichert. Diese Barrikaden sind auch rund um die Uhr bewacht von Gruppen von jungen Männern, so zwischen 20 und 30 Stück pro Barrikade sind da schon immer da. Da kann man dann reinlaufen, manchmal wird man kontrolliert, manchmal nicht, kommt drauf an, in welches Gebiet man reinlaufen will. Und wenn man drin ist, ist das halt so eine Zeltstadt. Also es sind recht professionell aufgebaute Zelte mit einer eigenen Versorgungsstruktur, mit einer vor allem unglaublich guten medizinischen Struktur. Es gibt mehrere medizinische Räumlichkeiten, die bis hin zu OP-Tischen mit eigentlich allem ausgestattet sind, was man sich vorstellen kann. Es gibt eine zentrale Bühne direkt auf dem Maidan, die eigentlich rund um die Uhr bespielt wird. Da gibt es immer wieder Reden oder Gottesdienste oder Andenken an die Gefallenen von vor 2, 3 Wochen. Wenn man sich so anschaut, kann man eigentlich sagen, würde man nicht fragen, was da politisch vor sich geht, dann müsste man als Linker sagen, ja, das klingt jetzt nicht schlecht. Die Staatsgewalt ist existiert auf diesem Platz nicht mehr. Es gibt keine Berku, es gibt keine Polizei, sondern es ist alles selbst organisiert aus diesem Protest hervorgegangen. Es gibt Versorgungsstrukturen, was das Essen anbelangt. Sie stellen halt ihr eigenes Sicherheitspersonal und die ganze medizinische Struktur. Wenn man allerdings dann anfängt zu fragen, wer dafür was protestiert, dann wird es relativ schnell klar, dass es relativ wenig mit den Platzbesetzungsbewegungen von Puerta del Sol, Syntagma oder Taksim gemeinsam hat. Ich möchte anfangen, darüber zu sprechen, weil das sozusagen einer der Hauptgründe war, warum ich hingefahren bin, welche Rolle die Rechten, die Faschisten bis hin zu den Neonazis auf diesem Platz spielen. Als ich hingefahren bin, war mir das unklar, weil die Medienberichte sehr widersprüchlich waren. Wenn man die russischen Medien angeguckt hat, dann hätte man sagen müssen, na gut, das ist sozusagen ausschließlich das ukrainische Pendant zur NPD, das da kampiert. Wenn man die deutschen Medien anguckt, dann war eher so der Tenor, naja, es gibt den ein oder anderen Rechten, aber im Wesentlichen ist es eine, wie die Böll-Stiftung ja gesagt hat, freiheitliche Demokratiebewegung, die sie da trifft. Im Vorfeld war es so, dass also sozusagen Ende Februar, am 24. war das noch viel stärker der Fall, als es jetzt der Fall ist. Da gab es vor allem zum Beispiel Marina Weißband, die dann zurückgekommen ist und gesagt hat, ich habe die Faschisten da kaum gesehen, also als ob sie nicht da wären. Und deswegen haben wir gesagt, fahren wir selber hin und gucken uns das zu dem Zeitpunkt nicht. Gucken uns das an, und es ist so, dass es unmöglich war, die Faschisten auf diesem Platz zu übersehen. Es ist schlichtweg nicht möglich. Ich frage mich bis heute, wie diese Stellungnahme der, was weiß ich, wie vielen Experten der Böll-Stiftung zustande gekommen ist, die sagen, wer von Faschisten auf dem Platz spricht, macht russische Propaganda. Weil es ist einfach vom ersten Schritt, den man am Maidan geht, bis man wieder wegfährt, unmöglich nicht zu sehen, wer die Hegemonie in dieser Platzbesetzungsbewegung hat. Wenn man reinkommt, ist es so, dass die gesamte Innenstadt an den Wänden faschistische Graffitis hat. Man hat vor allem die Wolfsangel, man hat sehr, sehr, sehr oft das Keltenkreuz oder die C14, die Jugendorganisation der Svoboda. Man hat aber auch hin und wieder mal einfach klassische Hakenkreuze oder SS-Runen. Das ist durchaus auch üblich. Auf dem Platz selber dominiert die schwarz-rote Fahne, die ja sozusagen eine Reminiszenz an die Organisation ukrainischer Nationalisten Stepan Banderas darstellt. Bandera selbst, das sieht man auf einem Foto, ist mehrfach und manchmal überlebensgroß als Plakat präsent. Es gibt keine zwei Zelte, an denen man vorbeilaufen kann, wo man nicht irgendeine Form von ukrainisch-nationalistischer Symbolik, die an die Hitler-Kollaborateure erinnert, hat. Wer sind die Faschisten? Also natürlich gibt es Svoboda, eine Partei, die ja schon vor dem jetzigen Protest, ich glaube bei den letzten Wahlen standen die bei 10,4% oder so, und die sind ja vor allem im Westen der Ukraine sehr stark. Die sind auch jetzt präsent, vor allem in dem Gebiet ums Parlament. Das Parlament liegt etwas außerhalb der Zone, die eigentlich die Platzbesetzung darstellt, ist aber immer noch Teil des Ganzen, weil die ganzen öffentlichen Gebäude von dem Selbstschutz des Maidan gesichert werden, das heißt, man hat die ganzen, diese bewaffneten Vermummten beim Parlament oder bei der ehemaligen Präsidentenresidenz genauso, die dort sozusagen die Funktion übernehmen, die vorher Berkut bzw. andere dem Innenministerium unterstellte Polizeieinheiten wahrgenommen haben. Svoboda ist ein Teil. Svoboda wird in den deutschen Medien komischerweise immer als rechtspopulistisch oder sowas bezeichnet. Es ist schlichtweg eine neonazistische Partei mit einem eigenen bewaffneten Arm. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass das eine faschistische Partei ist. Man kann das, wenn man sie die selber ansieht, nicht übersehen. Die Jugendorganisation von Svoboda C14 durfte ich kurz kennenlernen. Die sitzen nämlich im ehemaligen Hauptquartier der Kommunistischen Partei. Da sind jetzt Hakenkreuze unten dran, eine Keltenkreuzfahne hängt an der Haupttür und daneben die Bandera-Fahne. Jemand von der BBC hat mit denen da drin gesprochen und die haben mal ganz genau gesagt, ihr Hauptziel ist der Kampf gegen äußere Einflüsse auf die Ukraine. Der BBC-Reporter hat nachgefragt und der Kollege, der da drin sitzt, meinte dann ja vor allem Russen und Juden. Also das ist das, was sozusagen als offizieller Bündnispartner Klitschkos gilt und das, was von der deutschen Außenpolitik als legitimer Teil der Opposition am Maidan anerkannt wird. Neben Svoboda und vielleicht mittlerweile noch bedeutender für die Bewegung auf der Straße ist der sogenannte rechte Sektor. Der rechte Sektor, der ist entstanden als Fusion von mehreren kleineren faschistischen Organisationen. Der Kern des rechten Sektors dürfte die UNA UNSO, also das ist eine Abkürzung, die steht für ukrainische Nationalversammlung und ukrainische nationale Selbstverteidigung, sein. Das ist eine paramilitärische Gruppe, die eigentlich immer da gekämpft hat, wo es gegen Russland ging, also im Georgienkrieg und dann in Tschetschenien vor allem. ich glaube auch in Jugoslawien haben sie an der Seite der Serben gekämpft. Jedenfalls ist es so eine Truppe, die hauptsächlich bewaffnet Politik gemacht hat. Die haben sie mit anderen zu diesem rechten Sektor zusammengeschlossen und der rechte Sektor genießt auf dem Platz eine sehr populär, also einen sehr guten Ruf, weil die sozusagen die vorderen Reihen gestellt haben bei den Auseinandersetzungen mit der Berghut. Der Sektor unterhält mehrere Rekrutierungsbüros am Weg zum Maidan. Das sind dann halt frühere öffentliche Gebäude, wo jetzt Vermummte davor stehen und Leute davor warten, dass sie sich einschreiben dürfen. Wir haben da mit einem der Kommandanten gesprochen vom rechten Sektor und er spricht von 500 Leuten in den letzten 2 Tagen, die sie eingeschrieben haben. Insgesamt dürften das immer mehr geworden sein bis zum jetzigen Zeitpunkt, weil der rechte Sektor den Leuten so eine Art Alternative zur etablierten Politik bietet. Das heißt, der rechte Sektor nimmt für sich in Anspruch sozusagen die eigentliche Volksbewegung jenseits natürlich von Janukowitsch, aber auch jenseits der etablierten pro-westlichen Opposition zu sein. Und weil es einen riesigen Verdruss gegenüber diesen ganzen Gestalten, die seit 20 Jahren in wechselnder Besetzung die Ukraine regieren, innerhalb der Bevölkerung gibt es sehr viele Leute, die dahin hingehen und sagen, ja gut, wir sind jetzt da beim rechten Sektor und jetzt können wir die Sache selber, es ist sozusagen eine neofaschistische Graswurzelbewegung. Wir haben mit mehreren Leuten, die da angestanden sind und da rein wollten, gesprochen und die Argumente, also sozusagen die Gründe, warum sie da hingehen und die sie da angeben, sind eigentlich immer dieselben. Sie sagen, ja, also wir wollen weder Timoschenko noch Klitschko und wir wollen jetzt irgendwie das selber in die Hand nehmen und der rechte Sektor wird so lange auf der Straße bleiben, bis genug Druck aufgebaut werden kann, dass die Ukraine erblüht oder sonst irgendwas. Erblüht. Ja, sie formulieren kein, also es ist sehr schwierig mit denen, man muss sich das so vorstellen, das sind hauptsächlich junge Leute, die das erste Mal in ihrem Leben, wenn man das so nennen will, Politik machen. Es ist sehr schwierig irgendwie, die zu fragen, was wollt ihr denn eigentlich konkret, sondern sie sagen halt, ja, wir wollen eine unabhängige, starke Ukraine. Es hat alles diesen nationalen Touch. Wir wollen halt irgendwie, unser Volk muss selbstständig sein und so. Das sind die Gründe, die sie selber angeben. Man kann sie jetzt nicht wirklich zu den ökonomischen Auswirkungen des Freihandelsabkommens befragen, sondern das ist halt das, was sie dazu sagen. Ich glaube, dass der rechte Sektor tatsächlich es geschafft hat, im Verlauf dieser Bewegung sozusagen hegemonial, zumindest auf das, was auf der Straße passiert, zu werden. Aber das ist doch nicht mal eine feste Aussage von den Leuten da. Vielleicht machen wir es so, dass er zu Ende spricht und dann... Nein, das ist doch unhöflich. Ja, immer mit der Ruhe. Ich habe ja gar nicht gesagt, das ist keine feste Aussage. Ich habe dir nur gesagt, was die sagen. Sprich weiter, Tom. Also, das sind sozusagen die dominanten Fraktionen der Rechten, die es da auf dem Platz gibt. Natürlich gibt es nicht nur Leute, die mit den faschistischen Gruppierungen da sind, sondern relativ viele, die halt irgendwie als Einzelpersonen oder mit anderen Gruppen da sind. Wir haben mit vielen von denen gesprochen. Es gibt, also wenn man das als Beispiel nennen soll, es gibt recht einen Typen, der da stand seit 1. Dezember, auf derselben Barrikade, der lebt von 1.000 Hryvnia, das sind umgerechnet mittlerweile, weiß ich nicht, unter 60 Euro im Monat. Der sagt, ja, mir geht scheiße, Janukowitsch war so unglaublich reich, wir wollten ihn irgendwie wegkriegen, deswegen bleibt er jetzt hier. Man hat bei relativ vielen Leuten, wenn sie angeben müssen, warum sie jetzt hier sind, geben sie soziale Gründe an, also sie sagen, Korruption ist zu viel, der Reichtum dieses Landes ist ungleich verteilt, es gibt zu viel Arbeitslosigkeit, die Löhne sind zu niedrig. Das heißt, es gibt im Kern bei vielen sozusagen, zumindest die Wut, die sie dahin manövriert hat, hat soziale Ursachen. Wie sie die sozusagen zum Ausdruck bringen, ist natürlich nicht in Form irgendeines Klassenprotests, sondern sie haben tatsächlich alle diese Vorstellung, sie brauchen eine starke Ukraine und die ausländischen Mächte und der Einfluss vor allem Russlands wäre an ihrer Situation schuld. Auch bei denen, die nicht direkt mit den Faschisten zusammenarbeiten, also auch in den Selbstschutzeinheiten, die sind in Hundertschaften gegliedert. Gibt es ganze Einheiten, die sagen, wir wollen nicht mit dem Recht, also in den rechten Sektor hinein, aber natürlich gibt es da niemanden, der sagt, wir wollen nicht mit denen zusammenarbeiten. Weil der übersteigende Nationalismus, der bei allen dort am Platz vorhanden ist, im Wesentlichen halt einfach anschlussfähig an das ist, was die Faschisten dort machen. Es gibt, ich habe keinen einzigen offenen Widerspruch gegen diese Traditionslinie Banderas oder so in diesen 3 Tagen mitbekommen auf dem Platz. Es gibt eigentlich im Wesentlichen überhaupt kein kritisches Bewusstsein, dass das irgendein Problem sein könnte, dass da Faschisten am Platz sind, sondern man teilt die gemeinsame Auffassung, die ukrainische Nation muss sich jetzt von ihren Feinden befreien und der Maidan ist sozusagen der Ort, wo das erkämpft wird. Das vorläufige Resultat, das wir jetzt haben, ist ja auch danach, wir haben jetzt eine Übergangsregierung, die besteht im Wesentlichen aus Stellvertretern von Oligarchen, also die Timoschenko-Fraktion ist relativ stark vertreten, Poroschenko hat einige Leute drinnen und unabhängig von den Oligarchen hast du halt noch einen Haufen so Technokraten, Banker und so weiter und Faschisten. Also die Faschisten nehmen ja in dieser Regierung Schlüsselfunktionen ein. Der stellvertretende Premierminister ist von Svoboda und vor allem haben sie sich sowohl Svoboda als auch der rechte Sektor den Zugriff auf die nationale Sicherheit gesichert. Svoboda stellt den Minister dafür und der Stellvertreter ist Dmitri Jarosch vom rechten Sektor, also der Chef des rechten Sektors. Das haben wir uns gedacht. Die jetzige Regierung versucht dementsprechend auch ein Programm umzusetzen, das genau dafür, also sozusagen im Wesentlichen, geostrategisch gesehen ist die Westbindung für den Teil der Ukraine, der die Regierung jetzt anerkennt, das ist ja nicht die gesamte Ukraine, am Weg vollzogen zu werden. Die neue Regierung hat angekündigt, jetzt innerhalb von Wochen das Assoziierungsabkommen mit der EU unterschreiben zu wollen. In einem zweiten Schritt dann auch den Freihandelsvertrag, das Kreditansuchen an den Internationalen Währungsfonds ist verabschiedet. Es wird, weil die ökonomische Situation vorher schon beschissen war, jetzt noch schlimmer ist, relativ schnell Geld aus dem Westen geben, die an die üblichen Austeritätsmaßnahmen gekoppelt sind. Jasenyuk, der Interimspremier, hat bereits angekündigt, es wird Rentenkürzungen geben, es wird eine Gaspreiserhöhung geben, wenn Russland überhaupt noch Gas liefert, das hat Gazprom jetzt auch schon in Frage gestellt. Das heißt, also diese Übergangsregierung, die jetzt in Kiew residiert, wird im Wesentlichen eine soziale Situation produzieren, die noch katastrophaler ist als das, was vorher war. Und ich denke, dass man sagen kann, dass im Verlauf dieser sozialen Probleme, die da entstehen, die Faschisten es noch leichter haben werden, sich als sozusagen die Alternative zur etablierten Opposition zu präsentieren. Ich glaube, früher oder später, und mit früher oder später kann man eher so sagen, wie irgendwann im Mai bei den Wahlen, wird es einen offenen Konflikt innerhalb dieses fragilen Bündnisses zwischen Timoschenko, Klitschko und den Faschisten geben, weil natürlich der Westen nicht langfristig mit den Faschisten kooperieren wird, weil sie zu unberechenbar in der Frage sind. Ich wollte eigentlich nur über Eindrücke sprechen, aber wenn ich sagen muss, was ich glaube, was das Resultat, ich glaube, dass das Resultat dieses Aufstands schlichtweg katastrophal ist und ich kann nicht verstehen, wie irgendein Linker sich positiv auf den Aufstand bezieht. Ich glaube, man kann es in einigen Punkten festhalten. Wir haben diese Regierung, die die Westbindung jetzt forciert, obwohl sie nicht einmal in irgendeiner Form gewählt oder legitim ist, und zwar in einem unglaublich schnellen Tempo vollzieht. Wir haben eine Trennung des Landes, die es vorher an sich ja schon gab, aber die sie jetzt noch verschärft hat durch die Frontstellung, dass sie sozusagen im Osten und im Süden des Landes die pro-russische Bevölkerung gegen diese Maidan-Regierung organisiert und damit die vermeintlich ethnische, die eigentlich eine politische Kluft ist, noch größer wird und es auf absehbare Zeit in der Ukraine keine politische Kraft geben wird, die für dieses ganze Land eine Regierung auch nur toleriert werden wird von dem jeweiligen anderen Teil der Bevölkerung. Wir haben eine ökonomische Situation kurz vor dem Staatsbankrott, die jetzige Regierung dadurch zu meistern versucht, indem sie sich Kredite aus dem Westen holt, mit all den Austeritätsmaßnahmen und all den Abhängigkeiten, die an diesen Krediten dranhängen. Und wir haben natürlich eine Intervention Russlands, das so lange provoziert worden ist, bis es jetzt natürlich auch zeigen muss, dass in seiner Einflusssphäre auch noch etwas anderes gilt als Berlin und Brüssel und Washington. Abschließend würde ich vielleicht nur ein, zwei Worte zur Linken in der Ukraine sagen. Wir haben versucht, da von jeder Fraktion jemanden zu treffen. Das war in Kiew schwer möglich bei den Anarchisten. Also es gibt ja da diese autonome Arbeiterunion, Autonomia, war es uns leider nicht möglich, obwohl wir mehrfach Kontakt aufgenommen haben. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen, was über diese offiziellen Deklarationen, die es von denen gibt, hinausgeht. Getroffen haben wir uns mit einem Vertreter der Kommunistischen Partei und mit jemandem von Borod Bar. Bei der KPU war es der Bezirksvorsitzende des Oblast Kiew, also des Hauptstadtbezirks, und der hat uns halt erzählt, zum einen, das war der rationale Gehalt seiner Ausführungen, welche Übergriffe gegen Linke es im Moment gibt, dass vor allem viele seiner Parteifreunde da betroffen sind, dass es nächtliche Besuche gibt, dass sie sich sozusagen nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen können, dass sie regelmäßig verprügelt werden. Das Büro der Kommunistischen Partei haben wir selber gesehen, da sitzt jetzt diese neofaschistische Organisation drinnen. Was uns auch gezeigt hat, ist, dass in den Wohnumfeldern ihrer Mitglieder an den Wänden steht, also da gibt es halt so Graffitis an der Wand, wo steht, wir wissen, wo eure Familien wohnen und so. Das heißt, der Druck auf die Kommunistische Partei ist sehr hoch. Politisch, muss ich sagen, war das Gespräch eher ernüchternd. Also es gibt einerseits ein sehr bürokratisches, legalistisches und parlamentaristisches Verständnis davon, was linke Politik bedeutet, und zum anderen gibt es überhaupt keinerlei, also sozusagen würde man die Kommunistische Partei fragen, ob sie jemals in den letzten 20 Jahren einen Fehler begangen hat, dann ist die Antwort nein, hat sie nicht. Das war also das Ergebnis dieses Gesprächs. Allerdings verdient sie trotzdem natürlich in der Situation, in der sie diesen Angriffen ausgesetzt ist, ein gewisses Maß an Solidarität. Das Gespräch mit Borod Bar war interessanter. Ich muss sagen, der Kollege, mit dem wir uns da getroffen haben, hat einen sehr reflektierten Eindruck gemacht. Borod Bar vertritt ja so eine Position, die sich gegen den Maidan von Anfang an gewendet hat, aber auch gegen eine russische Intervention im Moment. Der Kollege arbeitet in Kiew nur mehr mit Decknamen. Die haben den Großteil ihres Politbüros evakuiert nach Charkow. Also zur Geschichte dieser Organisation kann man sagen, die haben sie 2004 aus dem Komsomol und aus der KPU abgespalten, sind ungefähr 1500 Leute in der Ukraine im Moment. Sie selber orientieren im Moment auf die Schaffung einer, wie sie sagen, antifaschistischen Front gegen die Protagonisten des Maidan. Ich denke, dass man bei aller Kritik, die es jetzt da gerade von anarchistischer Seite gibt, noch sagen kann, das wird wahrscheinlich am ehesten eine der Organisationen sein, mit denen man legitimerweise kooperieren kann. Ja, das war es im Wesentlichen, was ich sagen wollte. Gut. Gut, Genossinnen und Genossen, wir öffnen jetzt, da ist das Mikrofon, die Redeliste, immer 5, Tom antwortet. Das erlebe ich ja selten, sonst stehen ja schon immer alle Schlange. Gut. 3 Minuten, ja? Ja, okay. Ja, ja. Das an jetzt? Na gut, vielleicht bin ich überhaupt zu hören. Ja, ja, ja. Du sagst, du warst in der Ukraine, aber du warst natürlich nur in der einen Hälfte. Eigentlich warst du nur in einer Stadt. Richtig, ja. Wer bist du denn eigentlich? Also mein Name ist Volker Wirth und ich war mal Mitglied der Linkspartei. Ich habe mich auch umfangreich mit der Situation in der Ukraine beschäftigt und nach, sagen wir mal, bürgerlich-demokratischen Lösungen, die es in Europa durchaus gibt, gesucht. Ich finde, dass wir, wenn wir konstruktiv herangehen und vor allem die nationale Frage entschärfen wollen, damit auch die sozialen Konflikte mal frei sich entfalten können, dass wir dann unbedingt auch sagen müssen, wie wir uns das vorstellen. Da denke ich an Belgien mit der Trennung von Flandern und Wallonien. Oder ich denke an die Schweiz, wo jeder Kanton im Grunde seine eigene Amtssprache hat. Es ist von hier nicht erwähnt worden und vielleicht spielt das in Kiew keine Rolle, obwohl dort auch die Bevölkerung 80%ig Russisch sprechen soll. Aber das sagt ja diese Frau Horowitz, das muss ja nicht stimmen, von der Opposition. In der Ukraine spricht ungefähr die Hälfte der Bevölkerung Russisch als Muttersprache oder aber als Kommunikationssprache, also zum Beispiel auch die Bulgaren im Süden, Gagausen und weiß ich nicht. Auch die Krim-Tataren übrigens, ich habe die Interviews mit großem Interesse gelesen, sprechen alle Russisch fließend. Das heißt, dieses Land ist national geteilt. Schon seit immer, schon seit ewigen Zeiten, seit Existenz der Ukraine. Das war meines Erachtens ein ganz großer Fehler der Kommunisten in der Union, diese Unterschiede nicht zu reflektieren in der staatlichen Struktur. Ich weiß nicht, was man sich gedacht hat, den ganzen Süden, der rein, also oder vorwiegend Russisch spricht, in diesen Staat zu integrieren. Ich habe die rote Karte, ich will nur aber darauf hinweisen, dass das Problem bisher keine Rolle gespielt hat und dass ich das ganz schlecht finde, weil wenn wir die nationalen Konflikte nicht entschärfen, wir auch nicht zu den sozialen Konflikten in ihrer reinen Natur kommen können. Danke. Interessant, auf Facebook pöbeln sich alle Linken untereinander an und wie, und hier will keiner was sagen, das ist ja merkwürdig, ja. Was? Nein. Gut. Ich stelle zu. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ja, bitte. Gibt es denn verwertbare Hinweise darauf, dass und wie die Konrad-Adenauer-Stiftung den Auftritt von Klitschko entwickelt und eventuell sogar begleitet hat? Zwischendurch stelle ich dir noch eine Frage, die du nachher beantworten kannst. Erstens, ist Swoboda, das ist ja mit 6 Ministern in der Regierung, ist Swoboda auch für die Westausdehnung? Und zweitens, was für die Westausdehnung? Ja, der Ukraine, also für sozusagen die Anbindung an die EU. Ist ja klar, an die Anbindung an die Westausdehnung. Entschuldigung. Du hast es richtig gesagt. Ja, Nico, ich weiß. Ja. Und zweitens, Nico, und zweitens, wie hoch schätzt du die Kriegsgefahr aktuell ein und in der näheren Perspektive zwischen Russland, der Ukraine, NATO? Ja, bitte. Mich würde mal interessieren, welche Rolle spielen denn hier jetzt Fußball-Hooligans zum Beispiel von Dynamo Kiew und anderen Vereinen? Ich habe gehört, dass die im rechten Sektor von den Staaten vertreten sind. Und die verschiedenen Vereine gehören ja jeweils auch Oligarchen, die sich da immer so ein bisschen wie Privatmilizen halten. Das ist die eine Frage. Das andere war, von dem Neuen Deutschland kürzlich lesen, dass es auf Maidan wohl auch eine jüdische Kampfeinheit gibt oder zumindest unter Führung ehemaliger israelischer Soldaten, dass die aber trotzdem wohl ganz gut mit den Faschisten zusammenarbeiten. Wie verträgt sich das? Ich bitte euch, ich habe das jetzt erfasst, wenn sich ganz viele melden, wird das schwierig. Stellt euch ans Mikro einfach hintereinander, aber ich nehme jetzt dich ran und dahinter. Ja, erst dich und dann antwortet Tom und dann kommst du, Dieter. Ja, hallo. Ups, ist an? Ja. Okay. Ich bin Carsten und für mich war das erstmal so, als ich die ersten Bilder gesehen habe von der Ukraine im Fernsehen, habe ich gedacht, boah, was ist denn da los? 10.000 auf der Straße, ja? Und dann höre ich dann wiederum von Leuten halt so, okay, sollen Faschisten sein? Und denke ich so, hä? Wie ist denn das denn Schönheit möglich, ja? Ja, also ich instinktiv, wenn erstmal Leute auf die Straße gehen in Massen, ja, dann bin ich erstmal für die Leute, also, weil die aktiv sozusagen ja irgendwie anscheinend ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Das war erstmal das, was ich gedacht habe. Ne? Das finde ich jetzt sehr erschreckend, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt keine Gerüchte. Ich möchte den Streit haben. Da muss ja, unglaublich schiefgelaufen sein. Ja? Was ist mit der Linken, bitteschön? Ja? Ich meine, wenn so viele Leute die Faschisten unter anderem auf die Straße bringen können, ne? Du hast es ja auch gesagt, ne? Es sind ja soziale Fragen, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Ne? Was ist mit den Verteidigungsorganisationen der Arbeiter? Was ist mit den Gewerkschaften? Ja? Ich meine, eine antifaschistische Aktion ist wichtig natürlich dann aufzubauen, wenn man sowieso schon bedroht wird, ja, direkt von denen. Ne? Das ist schon ein bisschen spät letztendlich, aber gut, irgendwann muss man dann halt anfangen. Ne? Und, aber man muss dann auch vor allem die soziale Frage beantworten von nichts. Tom. Ja gut, ich fange bei 1 an. Ich glaube, ja, der sprachliche Aspekt ist ein wichtiger. Ich glaube allerdings trotzdem, dass es kein in dem engeren Sinne ethnischer Konflikt ist, sondern es ist tatsächlich ein politischer, der sich auch so ausdrückt, weil sowohl Russland wie auch die Westmarionetten Interesse daran haben, den Konflikt national zu überformen. Aber im Wesentlichen ist es ja auch geht es um politische Fragen. Klar, die Regierung hat dann sozusagen dieses umstrittene Sprachengesetz, das ist alles da, aber im Wesentlichen geht es um politische Fragen. Will ich in die Eurasische Zollunion oder will ich ein Assoziierungsabkommen mit der EU? Welche Regierung will ich und so weiter? Das sind politische Fragen, glaube ich, in erster Linie. Die sprachliche spielt eine Rolle, aber ich glaube, es ist nicht die entscheidende. Zur Adenauer-Stiftung, soweit ich das mitbekommen habe, ist es so, dass sich natürlich, weil es immer geschrieben wird, sie finanziert Klitschko, das glaube ich, ist nicht nachweisbar. Also ich kann nicht sagen, dass das nicht so ist, aber ich glaube, es gibt keine Dokumente, die das nachweisen. Was stimmt, ist, dass die Adenauer-Stiftung mit UDA immer wieder gemeinsame Seminare macht, sozusagen sich an der politischen Willensbildung innerhalb der Partei beteiligt. Die Europäische Volkspartei, die Europäische Volkspartei zum Beispiel finanziert UDA mit, aber die Adenauer-Stiftung direkt nicht. Die Adenauer-Stiftung hat eine lange Tradition an gemeinsamer politischer Willensbildung mit allen möglichen Fraktionen der Opposition in der Ukraine. Also auch schon bevor es UDA gab, da war es halt dann noch Vaterland von Timoschenko. Die machen immer wieder so Einschätzungen, die haben ihre Strategiepapiere, wo sie sagen, wie ist die Opposition in der Ukraine gerade aufgestellt, und dann versuchen sie halt mit denen gemeinsame Veranstaltungen, Seminare, Coachings und so zu machen. Eine Finanzierung kann sein, ist aber meines Wissens nicht nachgewiesen. Bei Svoboda und der Westorientierung, ja, Svoboda ist für die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens, und Svoboda hat ein erstaunliches Parteiprogramm, kann ich jedem nur zur Lektüre empfehlen. Das ist nämlich in seinem ökonomischen Teil sozialistisch, also sie sind für die Verstaatlichung der Industrien, sie sind für einen Privatisierungsstopp, für die Kontrolle über alle Banken. Sie sind in dem Teil, wo es um die ethnischen Fragen geht, klar für eine Ukraine den Ukrainern, also Einwanderungsstopp, keine Doppelstaatsbürgerschaften, jeder muss ukrainisch sprechen und so weiter. Und sie sind im außenpolitischen Teil für einen Beitritt zur NATO und für eine nähere Anbindung an die EU. Das Witzige ist, der Beitritt zur NATO ist verknüpft mit der Forderung, die Ukraine muss als Atommacht reüssieren, und die NATO soll das unterstützen, also sozusagen, sie wollen Atomsprengköpfe von der NATO haben, das steht in dem Programm. Ich hatte, als ich vor dem Parlament war, ist Jani Bock kurz aus dem Parlament rausgekommen und hat da zu den Massen, das waren 70 Leute oder so, aber zu den Massen gesprochen, und dann hat er ihnen erläutert, warum sie für das Assoziierungsabkommen sind, weil es da kritische Fragen gab, und er hat halt gesagt, wir sind für eine Westbindung, damit wir von Russland wegkommen. Also nicht um ihrer selbst willen, sondern es gibt halt, für Svoboda ist der Aspekt am wichtigsten, Russland irgendwie aus der Ukraine rauszuhalten. Die Kriegsgefahr kann ich nicht abschätzen. Ich glaube, es kann niemand. Ich denke, dass die Gefahr eines Bürgerkriegs relativ hoch ist, auf Perspektive, weil ich glaube, dass sich sozusagen diese Fraktionen nie wieder auf ein friedliches Miteinander verständigen können, die es jetzt gibt. Bei den Fußball-Hooligans, das ist so. Dynamo Kiew ist einer der, also sozusagen von denen, die auf der Straße unterwegs sind, ist das ein Kern des rechten Sektors. Das haben uns auch die vom rechten Sektor selber gesagt, dass sie da recht viele Aktien drin haben. Traurig ist, dass ich habe gestern mit einem linken Journalisten noch länger gesprochen am Abend aus der Ukraine, und weil ich wollte eigentlich noch mit Arsenal Kiew, das galt ja früher mal so als Hochburg des Antifaschismus, sprechen, und der meinte, dass relativ viele von Arsenal auch die Seiten gewechselt haben und jetzt sozusagen auch da mitmachen, aber es gibt relativ viele Hooligans, die sich den Rechten angeschlossen haben. Die jüdische Kampfeinheit gibt es, naja, also es gibt einen jüdischen Kommandeur, der ja auch recht viel in den Medien war, Chaim ist der Deckname von dem, den gibt es wirklich. Meine Kollegin Susanne, die hat den getroffen, oder hat mit ihm telefoniert, treffen wollte er sich dann nicht. Der kämpft, also es gibt ja sozusagen die Hundertschaften auf dem Maidan, sind autonom organisiert. Der Selbstschutz des Maidans hat so Hundertschaften, die haben alle ihre eigenen Baracken oder Zelte. Die meisten davon sind von den Rechten, dann sind ein paar von den Kosaken und ein paar ganz unpolitische. Und eben auch die eine, die kommandiert wird von diesem Chaim. Und der selber, ja, ich glaube, er war israelischer Staatsbürger oder so und arbeitet, sagt auch selber, er selber ist den Befehlen vom rechten Sektor und von Svoboda unterstellt und er hat da kein Problem damit. Wie das zu werten ist, weiß ich nicht, aber es existiert jedenfalls. Die jüdische Gemeinde in Kiew selbst ist auch geteilt. Es gibt viele, die den Maidan unterstützen und sagen, hier gibt es aktuell kein Problem mit Antisemitismus, und es gibt viele, die sagen, das ist sehr gefährlich und es wird einen Zuwachs an Gewalt gegen Juden geben. Ich glaube, langfristig ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn man sich zum Beispiel UNAUN so anguckt, die Kerngruppe des rechten Sektors, das war immer eine Gruppe, der Antisemitismus extrem wichtig war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig zum Positiven der jüdischen Gemeinde ist, was da passiert. Ich glaube allerdings, dass sie im Moment natürlich auch darauf bedacht sind, ihren eigenen Kadern antisemitische Äußerungen zu verbieten, weil sie wissen, die Weltöffentlichkeit guckt dahin und das spielt der russischen Medienarbeit in die Hände, wenn wir das jetzt machen. Aber wenn man mit der Basis von ihnen spricht, sind die natürlich antisemitisch. Ich glaube, Jarosch selber oder Djanibok wären jetzt natürlich sehr dumm, wenn sie öffentlich da das sagen würden, was sie die letzten 20 Jahre gesagt haben. Und die letzte Frage, ich glaube ja, soziale Ursachen spielen natürlich eine wahnsinnige Rolle für den Zuwachs, den die Faschisten haben. Es gibt aber auch andere Aspekte. Also zum einen ist im Westen dieses Landes einfach diese Traditionslinie aus der Organisation ukrainischer Nationalisten heraus eigentlich ungebrochen gewesen. Da gab es nie eine kritische Distanz dazu. Und auch vor dem Maidan war im Westen des Landes Svoboda einfach eine starke Partei. Also da gibt es einfach eine Traditionslinie, die nie kritisch aufgearbeitet wurde und wo es natürlich auch nicht genug antifaschistische Interventionen gab, um das irgendwie zu brechen. Gleichzeitig ist es ja so, dass auch bei der Orangenen Revolution, als Juschtschenko damals an die Macht kam, sofort diese Traditionslinie wieder aufgegriffen wurde. Stepan Bandera ist ja nachträglich dann zum Helden der Ukraine ernannt worden. Es gab ein Bandera-Denkmal und es gab auch in den Schulen dann den Unterricht, dass die OUN und die ukrainische aufständische Armee Helden der Nation sind, die die Nation gegen die bösen Kommunisten verteidigt haben. Das war Schulstoff während der Juschtschenko-Zeit, also während der letzten demokratischen Revolution in der Ukraine. Das ist auch mit ein Grund, glaube ich, dass so leicht ist, da Anschluss zu finden. Jetzt Dieter dran und dann du, aber bevor, Dieter, kommst du nach vorne bitte? Ja, okay. Bevor das weitergeht, fange ich ganz kurz eine an. Wir haben uns entschlossen, Arab und Nao, wir arbeiten ja an vielen Fragen jetzt zusammen, auch in dieser, dass wir mit der Organisation Borodba solidarisch sein wollen, dass wir die Genossinnen und Genossen in diesem schwierigen Kampf unterstützen wollen. Und deswegen führen wir heute Abend hier eine Sammlung für diese Organisation in der Ukraine durch. Und darum gebe ich jetzt meine Tüte rum. Und ihr wisst, na, oder den Hut, der weiß nicht, ob der ausreicht. Wir werden das sehen. Und die Genossen leben erstens in der Illegalität, Tom hat das gesagt, und zweitens auch materiell auf einem äußerst niedrigen Niveau. Das heißt, ich will gar keine Münzen sehen, gar keine. Nur für die, die nichts haben hier, von den anderen will ich Scheine sehen, ja, damit wir die Genossen wirklich ein bisschen unterstützen. So, Ja, bitte. Nein, Dieter da hinten und dann du und dann er. angesichts einer ökonomischen Spaltung der herrschenden Klasse von schwerwiegenden Interessengegensätzen innerhalb der herrschenden Klasse, dass dazu das Janukowitsch-Regime eine schwankende Haltung gestellt hat. Es ist ja nicht so, dass Janukowitsch eindeutig für Russland optiert hätte oder so, sondern er hat erstmal mit der EU verhandelt. Und erst als er merkte, dass das die ukrainische Wirtschaft in die Sackgasse führen würde und dass die EU an ihre Kredite und Hilfen Bedingungen knüpft, die wahrscheinlich zum Ruin der ostukrainischen Wirtschaft führen würden, er hat auch umgeschaut. Und ich würde einfach interessieren, gucken, wie Borokler zum Beispiel findet, wirtschaftspolitische und sozialpolitische Alternative dazu haben. Danke. Jetzt bist du dran hier vorne. Geht ihr ans Mikrofon, es ist, glaube ich, doch leichter. Ja? Dann Tobi und dann Nico. Ja? Ich hätte gerne mal gewusst, wie es so mit den Atomkraftwerken aussieht. Wer sorgt dafür die Sicherheit? Machen wir jetzt alles so einen Eindruck, dass da alles nur noch chaotisch ist und dass dann nachher irgendwas mit Atomkraftwerken passieren kann und dass Pillen ja auch betroffen werden. Tschernobyl hatten wir ja schon mal. Okay, Tobi. Ja, Tobi von der NAU und von der Gruppe Arbeiterbach, auch erstmal vielen Dank für den Bericht, weil ich glaube, da hat man gut gesehen, dass die Bilder, die man, sei es im Internet noch so gesehen hat, dass halt da die Faschisten mobilisieren und wie Tom ja berichtet hat, da eben so SA-Zustände herrschen. Also man mobilisiert, man rekrutiert auf der Straße. Man besetzt öffentliche Gebäude und von daher würde ich nicht sagen, dass das chaotisch ist. Das ist das Problem, dass eigentlich die Faschisten das übernommen haben und auch einen Teil der sogenannten öffentlichen Ordnung stellen. Also gerade um die Region Lviv und Lemberg bezeichnen sie sich dann als Verteidigungsminister oder die ganze Polizeieinheiten laufen rüber und die Faschisten übernehmen quasi Teile des Staatsapparats. Da dann auch so eine Frage, du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt Gemeindebahn. Wie sieht es da eigentlich aus? Ist sowas wie Timoschenko, Klitschko und sozusagen dem Teil der Oligarchenfiguren? Wie ist da das Verhältnis zu den Faschisten? Weil irgendwie muss ein Punkt kommen, wo die sich eigentlich wieder an die Spitze der Bewegung stellen müssen, also Timoschenko dann zum Beispiel. Und wie stark ist dann eigentlich sozusagen die faschistische Bewegung, dass sie auch dagegen opponieren kann? Beziehungsweise auch, wie schätzt du ein, diese Führung von Zwang oder quasi für welchen Preis ist die denn eigentlich einzukaufen? Weil sicherlich ist das derzeit Koalitionspartner und wäre auch für die Wahlen dann sicherlich Option für den Timoschenko-Block. Nochmal kurz zu der Adenauer-Stiftung, also die ganze Klitschko-Gruppe haben sie schon aufgebaut. Ja, also die Klitschko-Truppe ist diejenige, wo der ganze Vorstand und das Ganze, wie man sozusagen als Partei agiert, alles von der Adenauer-Stiftung organisiert wurde. Die haben ja Seminare gemacht. Geld ist sozusagen aus Deutschland da auch genug hingekommen, das ist quasi die Figur. Ein bisschen widersprüchlich derzeit, dass der dann auch noch gegen Timoschenko antritt, damit tun sie sich wahrscheinlich keinen Gefallen. Aber wie schätzt du ein, diese Kräfteverhältnisse von den Oligarchen, die hinter Timoschenko stecken und auch hinter dem, was die Faschisten sind und was da eigentlich potenzielle Konflikte sind? Willi. Nein, ich glaube, da, ja, ich glaube auch. Die drei sind doch zusammen in der. Stell dich doch wieder einfach dahin. Die sind doch schon zusammen, die drei. Ich habe eine Frage, was so diesen ganzen Konflikt zwischen EU, NATO und Westen immer auch in Russland betrifft. Inwieweit das ein Säbelrasseln ist und inwieweit das tatsächlich real ist. Weil, also jetzt zum Beispiel die zugesicherten Hilfen der USA für die Ukraine ist ja nicht mal ein Drittel von dem, was die Ukraine an Geld brauchen würde, um nur die Gasreserven weiter zu zahlen, die aus Russland da reinfließen. Und das trifft ja auch für Deutschland, weil wir massiv von russischen, also von Gas abhängig sind und so weiter. Und Merkel hat dann ihre Ansprache auf die zwei entscheidenden Fragen auch sehr abweisend reagiert, von wegen, naja, Sanktionen will ja eigentlich niemand und so, aber also wenn es wichtig ist, dann machen wir das auch. Wie ist das halt als Säbelrasseln einzuwerten oder wie ernst zu nehmen ist das? Weil letztendlich der Rubel ist ja auch schon am Wert gefallen, weil halt das befürchten ist, dass halt dann das Gas weniger verkauft wird. Du und dann Thomas. Bitte. Also ich habe eher ein paar Anmerkungen. Kannst du laut sprechen? Ja, ich habe ein paar Anmerkungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde auch, um mal damit anzufangen, ich finde auch, dass die Rolle der Rechten und Rechtsradikalen in der Ukraine viel zu wenig dargestellt worden ist. auch in den riesigen Medien. Ich möchte aber dennoch sagen, dass ich zum einen möchte ich was zu Svoboda sagen. Also Svoboda hat sich ja nie von ihrer Vergangenheit, von ihrer Vorgängerpartei distanziert und auch von dem, was sie gesagt haben. Svoboda ist aber im Westen ziemlich stark und hat sich da jetzt auch schon mit den Untiefen der Provinzpolitik befassen müssen. Und ich würde sie, also faschistisch ist ja ein schwammiger Begriff, der gerade sehr inflationär gebraucht wird. Und ich würde Svoboda eigentlich eher als rechtspopulistisch bezeichnen. Das macht es jetzt nicht wesentlich besser, aber ich finde, es ist zum Verständnis vielleicht ganz gut. Zweitens habe ich mit diversen Leuten, fortschrittlichen Leuten aus der Ukraine gesprochen oder deren Erklärung gelesen. Das sind zum Teil Leute, die sich als links bezeichnen, zum Teil also so Wissenschaftler, Politologen und Journalisten. Und von denen finden alle, dass die Rolle der Rechten übertrieben wird in der Berichterstattung. Und die weisen eher darauf hin, dass es auf dem Maidan mehr gegeben hat als rechte Selbstverteidigungsgruppen. Die sagen zum Beispiel, dass es freie Universitätsveranstaltungen gegeben hat, also Lehrveranstaltungen, dass es sehr, sehr viele Ansätze von Selbstorganisationen gegeben hat, was es in der ukrainischen Zivilgesellschaft eigentlich vorher so nicht gegeben hat. Das erklärt vielleicht ein bisschen die starke Anbindung, die starke Veranstaltung für die Protestbewegung. Und als drittes ganz kurz noch, Borodva, für die jetzt hier Geld gesammelt wird, die haben eine Erklärung geschrieben, die ich nicht gelesen habe. Ich habe nur die Gegenerklärung geschrieben, wo gesagt wird, Borodva wäre nicht als Linke ernst zu nehmen. Die Erklärung war von der schon erwähnten anarchistischen Arbeiterunion und von der Studentenvereinigung, da lesen sich die Reaktion. Vielleicht kannst du noch, das wäre dann noch eine Frage an ihn, vielleicht kannst du zu Borodva eigentlich noch was sagen, zu dieser Erklärung. Okay. Danke. Thomas? Sind schon sieben. Jetzt. Ja, mein Name ist Thomas. Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber noch eine Anmerkung zu dem Vorredner. Ich glaube, was ein Fehler ist, ist, wenn man davon ausgeht, so eine Bewegung ist erstens irgendwie, weiß man was darüber, wie die tickt, wenn man die Zahlenverhältnisse hat, sondern Hegemonie von einer rechten Organisation, dann gibt es nicht daraus, ob es der politisch führende Faktor ist, der von unentschiedenen Leuten Unterstützung bieten kann. Also wenn mir Leute sagen, ja, also das ist ja alles gar nicht so schlimm, das ist ja alles so bunt und dann gibt es auch diese und jene, dann interessiert mir das herzlich wenig. Was mich interessieren würde ist, wer gibt die Initiativen vor, welche politischen Slogans werden aufgegriffen und so weiter und so fort. Wenn man das anders sieht, dann könnte man keine Revolution in der Geschichte erklären, denn Mehrheiten von Bewegungen sind nie die entscheidenden Faktoren, sondern es sind immer aktive Gruppen, die das tun und die das machen. Das heißt nicht, die anderen sind alle Schafe, so, das will ich nicht gesagt haben, aber ich glaube, ein bisschen differenzierter muss man sich das dann angucken. Und jetzt an dich, Tom, zwei Fragen. Das erste ist, das haben wir im Vorfeld ein bisschen diskutiert, wie ist eigentlich so die soziale Zusammensetzung dieser Protestbewegung? Also, ist das eine kleinbürgerliche, sind das mehrheitlich Arbeiter? Du hast ja von den sozialen Problemen gesprochen, aber vielleicht noch irgendwie ein bisschen ausführlicher, das hätte ich gern. Und das Dritte ist, du hast davon gesprochen, dass es also das Borodva Antifaschismus Arbeit macht. Könntest du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, also die Perspektiven, die Verankerung, also was machen die und was mich dann auch noch interessieren würde, wie kann man die unterstützen, also außer Geld sammeln, also was für Perspektiven gäbe es da von internationaler Solidarität, die dann praktisch wäre? Gut. Jetzt redet Tom und dann die nächsten. Und ich bitte euch wirklich, es ist manchmal schwierig für mich zu übersehen, wer sich meldet. Kommt doch einfach nach vorne und stellt euch ans Mikro, dann ist es am leichtesten. Ich bitte euch, ich will nicht irgendwie manipulativ wirken. Manchmal übersehe ich eine Hand und so, weil es hier auch so ein Schatten ist. Jetzt spricht Tom und dann geht's weiter. Ja, ich fange mal mit den Anmerkungen an, weil es da wahrscheinlich, weil ich da am meisten Widerspruch hätte. Ich denke nicht, dass. Also wie gesagt, ich kann da jetzt keine umfassende Einschätzung von irgendwas geben. Ich war ein paar Tage da und habe mir ein paar Sachen dazu durchgelesen. Aber der Eindruck, den ich da habe, ist, du hast, wie der Kollege gesagt hat, eine Hegemonie der Rechten in dieser Bewegung. Zahlenmäßig wachsen sie extrem, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, sie sind von allen Teilen dieser Bewegung akzeptiert und sie sind diejenigen, die sozusagen die politische Richtung vorgeben können. Wenn Timoschenko auf dem Maidan spricht, buht die Hälfte der Leute. Wenn Dimitri Jarosch, der Chef des rechten Sektors, auf dem Maidan spricht, gibt es frenetischen Applaus. Bei allen auf diesem Platz ist der Gruß, mit dem man sich grüßt, nicht Hallo oder Guten Tag, es ist Ruhm der Ukraine, und der andere antwortet mit Ruhm den Helden. Das ist der Gruß der Organisation ukrainischer Nationalisten aus dem Zweiten Weltkrieg. Jeder normale Mensch auf diesem Platz grüßt sich so, nicht die Faschisten, jeder. Sie haben eine Hegemonie über die Inhalte gewonnen. Wer das verharmlost, guckt sich diese Bewegung nicht richtig an. Jetzt unabhängig davon, ob wir Swoboda rechtspopulistisch oder faschistisch, und ich glaube rechtspopulistisch, ich meine, da hätten wir sicher Widersprüche, aber da müssten wir jetzt sonst eine Diskussion darüber führen, was faschistisch ist und was nicht. Da werden wir uns wahrscheinlich noch mehr zerstreiten. Das Ding ist, ich denke, dass man eher das umgekehrte Phänomen hat, dass es hier immer wieder Leute gibt, die sagen, na, da gibt es 10 Faschisten auf dem Platz und die machen halt auch mit und das ist ja gar nicht so schlimm und im Wesentlichen geht es um Demokratie. Und ich glaube, hat einfach nichts damit zu tun, was da tatsächlich gerade real passiert. Daneben will ich sagen, selbst wenn es gar keinen einzigen Faschisten auf diesem Platz gäbe, wäre diese Bewegung keine, auf die sich Linke positiv beziehen können. Worum geht es da? Es geht um einen Freihandelsvertrag mit der EU. Worum geht es da? Es geht darum, dass die eine Oligarchenklique sich von Janukowitsch beschissen fühlt und jetzt wieder selber die Macht haben. Es geht um einen Machtwechsel innerhalb der Oligarchie. Dass da Leute jetzt mitlaufen, die selber subjektiv gute Gründe haben, das ist eigentlich nur traurig. Wenn man da auf dem Platz ist, man empfindet wirklich tiefe Traurigkeit, wenn man mit diesen Leuten redet und sagt, also ich spreche mit jemandem, der keine Frontzähne hat und der kein Geld hat und nichts, und der sagt, ja, das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, da ist ein Aufbruch. Wir brauchen jetzt einen Systemwechsel. Und im selben Moment denkst du dir, ja, aber mit dieser Bewegung wirst du dir selber genau das Gegenteil erkämpfen von dem, wofür du eigentlich hergekommen bist. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich mit dem Euromaidan aus linker Perspektive zu solidarisieren, selbst wenn man bei den Faschisten nicht übereinstimmt. Aber warum tun wir das nicht? Die ukrainischen... Ich will dazu wenig sagen, weil ich wollte mich mit denen treffen, es hat nicht geklappt, ich kann das auch nur von außen beurteilen. Die ukrainischen Linken tun das nicht. Die sind in der Frage genauso wie der Rest der Bevölkerung gespalten. Ein Teil der ukrainischen Linken sagt, wir müssen jetzt antifaschistische Komitees gegen den Euromaidan aufbauen. Ich halte das für die rationalere Position. Ein anderer Teil sagt, wir wirken inkognito im Euromaidan. Es gibt ja, selbst Autonomia sagt in ihrer Einschätzung nicht, es gibt hier keine Faschisten. Sie sagen selber, wir können uns als Linke dort nicht offen bewegen. Wir arbeiten dort selber, ohne dass wir uns als Linke zu erkennen geben. Sagen sie auch selber. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das wäre, wie wenn jetzt die CDU gemeinsam mit der NPD in Sachsen einen Volksaufstand probt und ich sage, ich arbeite inkognito als Linker damit, weil... Gleichzeitig kann ich zum Beispiel nicht beurteilen, es gibt ein Kritikpapier von Autonomia an Borod Bar. Ich kann nicht beurteilen, ob das, was da drin steht, richtig oder falsch ist, weil ich dazu zu wenig interne Einblicke in die ukrainische Linke habe. Ich kann nur sagen, ich habe mich mit den Borod Bar-Leuten getroffen. Ihre Position war aus meiner Sicht subjektiv vernünftig, weil sie sozusagen sich nicht in dieses Spiel reinziehen haben lassen, zu sagen, entweder ich bin jetzt für russische Intervention oder ich bin für Euromaidan, sondern sie sagen, man muss die eigene Seite unabhängig von beiden Seiten aufbauen. Halte ich für, auch wenn das noch so aussichtslos erscheint, das Einzige, was man da im Moment vielleicht machen kann. Die andere Frage, Timoschenko, Klitschko, wie ist das Verhältnis zu den Faschisten? Es war sehr erstaunlich, in 3 Tagen konnte ich keinen einzigen Menschen, und ich meine wirklich keinen einzigen Menschen, auf dem Maidan treffen. Wir haben natürlich immer wieder die Frage gestellt, wenn jetzt Wahlen wären, wen würdet ihr dann als Präsidenten oder so haben wollen? Und es war eigentlich ausschließlich die Meinung, weder Timoschenko noch Klitschko. Es gibt hin und wieder Leute, die für Poroschenko, das ist auch einer von den Oligarchen, der so einen Mediensender hat und der den Maidan relativ stark finanziert hat. Für Poroschenko sind einige, Timoschenko und Klitschko gibt es keine Massenstimmung dafür. Es gibt eine neuere Umfrage, die Kiew Post heute veröffentlicht hat, da kommt keiner der Kandidaten über 19%. Der erste ist Poroschenko mit 19%, alles andere ist schon weit darunter. Das heißt, so richtig mehrheitsfähig ist selbst innerhalb der Protestbewegung kaum jemand von den Kandidaten, die sie jetzt im Moment haben. Das Verhältnis zu den Faschisten im Moment ist halt die Frontlinie so, dass die derzeitige Regierung gar keinen Konflikt mit den Faschisten aufmachen kann. Erstens, weil in der Regierung Faschisten sitzen. Zweitens aber auch deshalb, weil die Mobilisierung in den Süden und in den Osten vom rechten Sektor übernommen wird. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Homepage vom rechten Sektor aufmacht, hast du eine Telefonnummer und da steht, willst du mit einem LKW nach Donetsk fahren, und dann kann man sich da anmelden und dann fahren die dahin. Die übernehmen sozusagen wesentliche Aufgaben für die politische Stabilisierung der Lage im Sinne der Übergangsregierung im Moment. Das heißt, im Moment kann da kein Konflikt aufbrechen, denke ich. Die Frage wird sein, was ist nach der nächsten Regierung? Aber das sieht man erst im Mai. Kein Iran. Ja, aber es wird irgendeine Regierung geben. Ich habe immer was? Ist es ein realer Konflikt oder nur Säbelrasseln? Naja, es ist natürlich ein realer Konflikt. Es gibt verschiedene imperialistische Blöcke, die ein Interesse an der Ukraine haben, und die haben jetzt die agieren halt wie normale kapitalistische Staaten da agieren und versuchen, sich Einflusssphären zu sichern. Es ist ein realer Konflikt. Ich denke, dass er letztendlich natürlich nicht in einem offenen Krieg ausgetragen wird, weil das ist nicht im Interesse von irgendeiner der Seiten. Aber natürlich ist das mehr als nur sozusagen diplomatische Wortgefechte. Da geht schon handfeste Dinge. Bei den Atomkraftwerken, ich weiß nicht, wer da für die Sicherheit sorgt. Ich kann nur sagen, also im Westen, Und bis hin zu Kiew ist es halt so, dass die traditionellen Ordnungsfunktionen der Polizei der Selbstschutz der jeweiligen Protestbewegungen übernommen hat. Ob das jetzt in den Kraftwerken so ist, weiß ich nicht. Es gibt Reste der Polizei auch in Kiew, aber sozusagen die dürfen nur in ihren Stationen bleiben, und die werden, wenn, dann von den Selbstschutzgruppen gerufen. Also wir haben zum Beispiel einmal gesehen, da gab es einen Diebstahl, dann fangen die Selbstschutzgruppen den Dieb und übergeben, dann rufen die Polizei an und sagen, ihr dürft ihn jetzt abholen kommen. Also diese normale Polizei gibt es noch, Berkut und so, und diese dem Innenministerium unterstellten Truppen gibt es nicht mehr. Die sind weg, also aus Kiew und dem Westen. Wie es bei den Atomkraftwerken aussieht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zur KPU. Das war nur die Frage. Ach so, was für eine sozialpolitische Alternative Bordbart, das weiß ich auch nicht. Also im Moment ist es einfach so, dass sie sagen, wir brauchen antifaschistische Selbstschutzkomitees in den Städten, die noch nicht vom Euromaidan übernommen wurden, und das organisieren wir mit allen Bündnispartnern, die da zur Verfügung stehen. Das machen die im Moment. Was ihr ökonomisches Programm ist, kann ich leider nicht sagen, weil vielleicht weiß das jemand anders. Okay, da geht es jetzt weiter. Bitte. Ja, vielleicht noch der Frage zu Barotwa anschließend. Sie schimpfen auf Ihren Veröffentlichungen, manches davon kann man auch auf Englisch lesen, sehr wohl auch so soziale Forderungen, diese Fragen der Verstaatlichung, der Enteignung der Oligarchen, sind von planwirtschaftlichen Elementen so weit zusammenstellt. Es ist aber sehr kurz, weil es in der Regel Übersetzungen aus dem Russischen sind und ihre Kapazitäten recht begrenzt. Also es wäre wirklich notwendig, hier nochmal genauer in eine Diskussion zu kommen, weil Sie, glaube ich, richtig sagen, an der Stelle ist das natürlich der Kampf gegen die jetzige Regierung in Kiew, gleichzeitig zur Unabhängigkeit von der Politik Putins, ja auch nur gewonnen werden kann, wenn es ein Programm gibt, das nicht nur gegen den Faschismus, sondern auch gegen die sozialen Übel, die sozusagen zugrunde liegen, geführt wird, wenn man es praktisch schon als Teil eines umfassenderen Klassenkampfes versteht. Und das, denke ich, ist sozusagen auch wichtig, sozusagen, warum Solidarität mit so einer Organisation von Bedeutung ist. Das heißt ja nicht, dass wir alles, was die sagen, immer unterschreiben müssen und für richtig befinden. Ich denke aber, die 1000 oder so Mitglieder zum Umfeld und eine Richtung, die sich sozusagen bewusst davon fernhält, der eine wie der andere Oligarchen, Fraktion gewissermaßen sozusagen hinterherzulaufen, eine unabhängige Position zu formulieren, denn ist das ein richtiger und meiner Meinung nach der vielversprechendste Ansatz. Der kann ihn unterstützen, wer noch nicht gespendet hat, spendet nochmal. Zum Zweiten, als einer der Mitorganisatoren der Veranstaltung, denke ich, müssen wir auch sagen, wir müssen uns darüber verständigen, wie können wir eine Politik hier entwickeln, die sich gegen die Politik der deutschen Bundesregierung und sehr imperialistischen sozusagen Drang Richtung Ukraine wendet. Denn das ist ja auch mit einer sozusagen der entscheidenden Kraft. natürlich hat sozusagen Steinmeier oder Merkel nicht sozusagen Svoboda aufgebaut, das wäre albern zu sagen. Aber sie sind ganz offenkundig zur Verfolgung ihrer eigenen geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen bereit, auch eine Regierung, die Faschisten als integralen Bestandteil hat, billigend in Kauf zu nehmen. Und das ist sozusagen etwas, was wir skandalisieren und politisch sozusagen wirklich Front machen müssen. Danke. Guten Abend, ich bin Stefan Lattke von der Kommunistischen Partei hier in Berlin. Und erstmal vielen Dank für den interessanten Beitrag, Tom. Natürlich als Kommunist ist das für mich ein bisschen erschütternd, was dir Berichte du abgegeben hast beim Treffen mit den Genossen von der Kommunistischen Partei der Ukraine. Aber der Ukraine scheint aber jetzt im Moment mal so zu sein. Aber es gibt auch noch eine offizielle Erklärung auf der Seite von Red Globe, die sollte man sich vielleicht auch mal anschauen zur Situation. Natürlich ist es möglich, wenn wir das beobachten, für eine Organisation, die Antifa dort macht, zu sammeln. Ich denke aber, wir sollten uns auch überlegen, was wir hier tun können, weil ja gegen diese vorherrschende Meinungsmache, die ja besteht, dass dort eine demokratische Bewegung im Marsch sei und dass da zwar ein paar Rechte bei werden, da müssen wir hier aktiv gegen werden. Also das geht auch sehr stark von unserem Hauptfeind, den wir immer noch im eigenen Land haben, den deutschen Imperialismus aus, wenn die da drüben so ein Ding anzetteln. Und wenn Faschisten auf einer sozial prekären Situation von einer großen Bevölkerung, wie die da eine Massenbasis aufbauen, da sind die Deutschen ja wohl Meister. Das haben sie ja jetzt schon mal gezeigt, wie das geht. Und wenn man dann noch Geld reinpumpt, dann kann man das natürlich auch gut organisieren. Also ich finde, da muss unser Ansatzpunkt hier sein, dass wir hier eine politische Solidarität und eine politische Aufklärung betreiben. Und was ich da nur sagen wollte, oder die Frage, wie siehst du die Möglichkeit, dass wir hier gemeinsam arbeiten mit Kommunisten und Antikapitalisten, Antifaschisten, sowas, so eine Wahrheitsform oder Wahrheitsgegenkampagne, mediale Gegenkampagne gemeinsam zu starten? Danke. Weiter? Wer steht? Wer da? Komm da! Ja, also ich kann mich vielen, was hier gesagt wurde, bisher anschließen. Ich bin Georg, auch von der Gruppe Arbeitermacht und Revolution. Wir sind ja beides Gruppen, die in Nahprozessen drin sind. Und zu Bogotá kurz. Also wir hatten die Möglichkeit, im vergangenen Jahr beim Altershandel in Athen uns mit einer Delegation von Bogotá zu treffen. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her und es war auch in einer anderen Situation. Aber zu der Gruppe kann man, glaube ich, Folgendes sagen. Es ist eine Organisation, wahrscheinlich nicht wie die NAU, aber die aus unterschiedlichen Strömungen kommt. Also es ist keine ideologisch und politisch homogene Organisation. Die gibt es auch noch nicht so lange, die Organisation. Die gibt es seit 2-3 Jahren. Und klassischerweise setzt die sich natürlich aus dem zusammen, was es nur in der Ukraine bis dato gab. Also Tom hat ja schon einiges dazu gesagt. Vor allem aus dem Jugendverband der Kommunistischen Partei, der sich abgespalten hat, weil sie nicht dazu bereit waren, Janukowitsch zu unterstützen. Also Janukowitsch konnte nur regieren die vergangenen Jahre, weil die KP das gestützt hat, dieses Janukowitsch-Regime. Dementsprechend sind wir rausgegangen, es sind aber auch zum Beispiel etliche so Individuen dem Ganzen beigetreten und trotzkistische Organisationen. So kann man sich dementsprechend die Organisation vorstellen. Viel von denen habe ich natürlich auch nicht lesen können, weil das meiste auf Ukrainisch ist, aber von dem, was sie bisher geschrieben haben, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll und progressiv. Was das jetzt für die weitergehende Strategie bedeutet, da gibt es möglicherweise Probleme, das kann man nur herausfinden, wenn man sich ernsthaft mit denen auseinandersetzt. Ich habe ja auch die große Freude gehabt, diese Briefe zu lesen, sowohl von Borodva als auch von Autonomia, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht, schien mir alles sehr fragwürdig zu sein. Also ohne das jetzt ernsthaft beurteilen zu können, weil ich nicht auf dem Land bin. Aber die Anschuldigungen, die da kamen, waren einfach strange formuliert. Ich habe auch in einigen Chats und Posts gelesen von unterschiedlichen, auch von Leuten, die ich als Anarchisten kennen würde, die gesagt haben, nicht alles, was sich darunter als anarchistisch oder autonom bezeichnen könnte, muss auch unbedingt das sein. Also das ist alles ein bisschen seltsam gewesen, aber ich eine Sache würde ich schon noch sagen, als wir die Genossen 2012 getroffen haben, hat sich das so dargestellt in der Ukraine, die fanden das super spannend, als es in Athen eine Demo mit 2000 Leuten gab, weil das für die eine Massendemonstration war. Ja? Also so schwach war die Linke in der Ukraine bis dato. Und dementsprechend isoliert sind die. Und ich glaube, was, und dafür finde ich das sehr erstaunlich, dass die so eine gute Position haben. Also sagen weder Putin noch Merkel oder Obama in so einer Situation des Drucks. Und das Beste, was wir tun können, ist ernsthafte Solidarität und praktische Zusammenarbeit hinzugeben, damit wir nicht in die gleiche Falle rennen und uns entweder dem einen Ukrainisten oder dem anderen anschließen und nicht in diesen Skeptizismus verfallen, der heißt, es gibt gar keine Revolution, sondern nur das schlechte und übel. 3 Minuten. So, jetzt weiter. Du, ja. Also ich bin Bernd von gar keiner Gruppe. Nicht schlecht. Vielleicht also meine Frage vorweg. Im Moment ist ja durch Gegenreaktion Russland zu befürchten, dass die nationalistischen Auseinandersetzungen eher zunehmen, egal wie weit sie gehen. Und bisher war es so, alle Berichte haben gezeigt, dass Linke, die auf dem Maidan zeitweilig versucht haben, im sozialen Themen zu intervenieren, weggeprügelt wurden, überhaupt nicht durchkamen, mit nicht wie Keil, aber Ruhm der Heimat und Ruhm der Nation und so weggebrüllt wurden. Das Problem ist aber, dass dafür natürlich immer weniger Chancen bestehen, wenn die Nationalisten harte Konflikte anfangen. Meine Frage richtet sich eher nach dem Problem, was schon mal angeschnitten wurde. Wie kriegt man in einer breiten, das muss man eben sagen, sozialen Bewegung, die faschistisch und rechtsliberal kontrolliert und beherrscht ist, für die nächste Runde den Fuß auf den Boden? Und die nächste Runde heißt, wenn das tatsächlich so läuft wirtschaftlich, wie es jetzt geplant ist, dann wird es eine soziale Katastrophe geben für viele Menschen, jetzt schon in elenden Verhältnissen leben. Das alte Regime, das muss man immer im Kopf behalten, das ist unvergleichlich korrupter, oligarchischer, brutaler, abstoßender als das in Russland und darum auch die Faszination von der Europäischen Union und der westlichen Zivilisation, jenseits allen Nationalismus, das muss man im Kopf behalten. Aber für diese nächste Runde muss ich eine Linke sozusagen fit machen, wo dann sozusagen die Hoffnung, mindestens der Versuch, gemacht werden muss, soziale Probleme zum Hauptthema zu machen und Antinationalismus oder Antinationalismus zum Hauptthema zu machen, weil der sich eben gegenseitig im Moment hochschaukelt. Die Gefahr ist sehr groß. Und darum würde ich nochmal fragen, du warst ja nicht da, aber vielleicht hast du Kenntnisse, wie eigentlich derzeitig die Chancen gerade auch unter den russischen Leuten in der Ostukraine bestehen, die ja jetzt von den Faschisten angegriffen werden. Ich weiß nicht, ob ihr die neuesten Meldungen schon kennt, dass eben diese Exekutivkommandos der Faschisten dorthin gehen, Leute verhaften wollen, zusammen mit den ehemaligen KGB-Leuten und so weiter. In Donetsk war es, glaube ich, wo große Straßenschlachten stattfanden, weil man die Faschisten verhaftet hat und so weiter. Also da spitzt sich ja schon was zu. Das sieht aus, als ob man dort vielleicht als Linke, als antinationalistische, gegen Putin und gegen die Faschisten im eigenen Land gerichtete Linke vielleicht doch den Fuß auf die Erde kriegt. Und meine letzte Frage wäre, ob wir gerade nicht sozusagen auch uns dort nochmal verstärkt umtun sollten von Deutschland aus, damit dort, glaube ich jedenfalls, so eine Art Handreichung zu den nicht-faschistischen Kräften in der Westukraine aufgebaut wird. Das ist eine Frage. So, noch eine Bitte. Nico, du noch? Ja, hallo, guten Abend. Nikos Alexandros ist mein Name. Ich bin vom Vorstand der griechischen Gemeinde und Mitglied von Syriza. So, jetzt, ich möchte anfangen mit dem, was die Heinrich Böll Stiftung behauptet. Leider auch ein Theoretiker, ein marxistischer Theoretiker, der Alex Kalinikos aus England, hat genau dasselbe behauptet, dass wer in Ukraine, wenn die Euromaidan-Bewegung als Nazi-dominiert beschreibt, er bedient die Putin-Propaganda. Also natürlich, was wir gehört haben, was wir jeden Tag in den nicht zensierten Medien lesen, zeigt, dass unser Hauptfeind die Faschisten sind, die an die Macht in Ukraine sind. Das heißt, für alle Linke, Demokraten, Antikapitalisten, die Hauptaufgabe in diesem Moment ist der antifaschistische Kampf. Zweitens, die Hauptverantwortliche außerhalb der Ukraine für diese Situation ist die Europäische Union und die USA. Sie haben die Faschisten unterstützt. Wie die Bundesregierung jetzt gesagt, sie unterstützen die heutige Regierung mit aller Kraft. Sie haben die korrupten Führungen wie die Moschenko und so weiter verharmlost und als unschuldige Opfer bezeichnet seit Jahren. Aber wir wissen alle, was die Julia Timoschenko ist und was sie vertritt. Das Dritte. Heute in Griechenland, also das Land, ist erschüttert, weil eine Frau gestorben wurde, weil sie in keinem Krankenhaus aufgenommen wurde, weil sie operiert werden musste. Also, das heißt IWF. IWF heißt Tod. Und die Euromaidan-Bewegung wollte die IWF in Ukraine ziehen. In Ukraine bringen. Das ist inakzeptabel. Also, die treibenden Kräfte für diese Situation jetzt sind USA, EU, die Faschisten und die Neoliberale. Diese Situation nutzt Russland, damit Russland ihre eigene geopolitische und wirtschaftliche Interesse erreicht. Was als Hoffnung von der Ukraine kommt, ist die Selbstverteidigung des Volkes im Osten, im Süden, auf dem Krim. Das Volk selber hat die Situation in seine Hände bekommen und versucht, seine Rechte, sein Leben zu verteidigen. Die Szene, die wir alle gesehen haben, oder die meisten gesehen haben, von der Befreiung der Regierungsgebäude in Kharkov, das ist die neue Bilder des neuen Antifaschismus. Und am Ende, wir werden gewinnen und die Faschisten werden bereuen, das, was sie machen. Rico! So, noch eine Minute. Fünftens. Nein. Okay. Also, wir befürchten, dass was jetzt die USA und die EU in Ukraine macht, was sie in den letzten 3 Monaten gemacht haben, das werden sie versuchen zu wiederholen im Fall, dass in Griechenland eine linke Regierung die Macht übernimmt. Also wir müssen alle vorbereitet sein, dass die Nazis mit deutscher und europäischer Unterstützung auf die Straßen gehen. Wir versprechen aber, dass wir werden sie bekämpfen, beseitigen und sie werden es bereuen. Und jetzt... Ja, Nico, Schluss! Nico, nützt nicht die Freundschaft zu mir aus, um doppelt so lang zu reden wie die anderen. Stell dich doch mal an. Also, Ukraine muss ohne EU, ohne Russland, ohne Nazis, ohne Welt. Die Regierung, eine Regierung in Ukraine muss wieder hergestellt. Es gibt im Moment keine Regierung in Ukraine. Die Faschisten mussten von den Behörden und dem Volk effektiv unter Druck. Die Kappe muss wieder legalisiert werden. Es muss Wahl geben von einer Regierung der nationalen Versöhnung von Faschisten. Und jetzt meine Frage und ich mache Schluss. Der ist wirklich nicht. Ich möchte fragen, ist es im Moment für Juden, für Minderheiten und für Linken auf dem Krim gefährlich? Das war meine Frage, die ich mir gelernt habe, die Zeit. Genossinnen und Genossen, bevor... Alerta! Alerta! Ja, ja. Genossinnen und Genossen, bevor Tom antwortet, der schreibt noch, will ich eine Sache sagen. Frau Timoschenko ist ab morgen in der Charité. Ich vermute, dass das nicht die AOK bezahlt. Und sie kommt mit ihrer ganzen Entourage an. Und wir planen, und ich denke, wir werden das machen, Arab Nahe und hoffentlich viele andere auch, eine Aktion, wo wir deutlich machen, Frau Timoschenko ist in Berlin nicht willkommen. Und das andere ist, Tom drückt sich ja immer sehr zurückhaltend aus, und das finde ich auch in Ordnung, die Genossen werden verfolgt, aber ich finde schon, dass noch ein paar klare Worte zur Politik der sogenannten kommunistischen Partei in der Ukraine notwendig sind. Kannst du weglassen, das Sogar? Nee, das kann man nicht weglassen. Notwendig sind. Und ich sage nur ein Stichwort, vielleicht kannst du das nochmal ausführen. jahrelange Unterstützung eines korrupten Oligarchen wie Janukowitsch. Da muss man sich doch nicht wundern, wenn man so ein Scheißergebnis hat. So, Tom, du bist dran. Naja, jetzt waren ja relativ viele Stellungnahmen, weniger Fragen. Jemand hat gefragt, wie kriegt man in einer faschistisch-rechtsliberalen Bewegung einen Fuß auf den Boden? Ich glaube, die Antwort ist einfach gar nicht. Beim Euromailer haben wir auch von vornherein nie die Frage. Das Problem ist ja dort sozusagen die Gedanken, mit denen die Menschen da schon von vornherein auf der Straße waren, waren ja schon antikommunistisch und antisozialistisch. Woran das liegt, ist eine andere Frage, hat historische Gründe. Aber man hätte da nicht als Linker intervenieren können. Und dann war das Kräfteverhältnis ja sowieso von Anfang an so, dass die wenigen Linken, also Feministinnen waren auf dem Platz, Borut Bar war auf dem Platz, die sind ja da einfach weggeprügelt worden. Also so, da war nie die Frage, wie kann ich da jetzt intervenieren, weil die Faschisten natürlich ihren politischen Raum da nicht teilen wollen. Die angeschlossene Frage war, ob man das jetzt sozusagen in den russischen Gebieten derzeit könnte. Und ich denke, ja, eher, weil da gibt es, ich meine, es ist zwar nicht viel mehr als so ein folkloristischer Anklang an Hammer und Sichel, aber es gibt keinen so extremen Antikommunismus in diesen Regionen. Da ist es zumindest, glaube ich, gefahrlos für Linke möglich, dass sie dort versuchen, Propaganda und Agitation zu betreiben. Allerdings glaube ich auch, also ein befreundeter Journalist ist gerade auf der Krim, dass die Zusammensetzung dort schon auch kritisch gesehen werden muss. Also man hat einen starken russischen Nationalismus, Gruppen wie Otpor zum Beispiel sind da recht stark vertreten und man hat viel an Chauvinismus auch in dieser Gegenbewegung in den russischen Gebieten. Ich glaube, das sollte man auch, wenn man daran teilnimmt, nicht verschweigen, dass da durchaus problematische Bewusstseinsformen existieren. Ansonsten war, glaube ich, ja, es war die Frage, ist es im Moment für Juden, Minderheiten, Linke auf der Krim gefährlich? Nein, soweit ich weiß, nicht. Also mir liegen keine dahingehenden Berichte vor. So. Der Rest war ein Stellungnahme. Bevor es weitergeht, ja, sofort. Wir haben 285 Euro gesammelt, das ist wunderbar, das ist das Durchschnittsgehalt eines ukrainischen Werktätigen. Wir werden es an die Organisation übergeben. Bitte. Ich bin hierher gekommen, achso, ich habe mich ja schon vorgestellt. Ja. Ich bin hierher gekommen aufgrund des Artikels in der Jungen Welt. Ist der dir bekannt? Komm. Wenn es einer von mir ist, ja. Was hier, ist mir bekannt. Ja. Und er sagt, klar, er verlagert die Arbeit nach Südosten der Ukraine und das Büro nach Kharkov, weil sie durch Vandalismus durch die Faschisten. Das heißt, dort ist offensichtlich eine vernünftige Arbeit möglich, ja, weil ein großer Teil der Bevölkerung antifaschistisch eingestellt ist. Richtig? Ich frage mich jetzt, wenn zu einem solchen Schwachsinn kommt, dass er einen Zwei-Fronten-Krieg führen will, einmal gegen die Leute, die also korrupt wie immer, aber antifaschistische Bewegungen dulden und mit kommunistischer Partei und Legalität kein Problem haben und gleichzeitig gegen die Faschisten, die die kommunistische Partei verboten haben in Teilen der Ukraine und die Partei der Region verboten haben und die Führungsposition der Regierung beherrschen, so wie die Nazis damals am 30. Januar. Da hatten sie auch nur den Innenminister und den Reichskanzler, alles andere waren ja bürgerliche Minister, nicht? Das ist ja vielleicht bekannt. Also es tut mir fürchterlich leid, aber wer mir erzählt, dass man gleichzeitig gegen beide Seiten kämpfen kann, der ist für mich ein totaler Illusionist. Ja, das ist keine Frage, das steht für mich fest. Also, kann man im Moment nur mit den russisch oder russisch geprägten Kräften des Südens, Ostens und der Krim zusammenarbeiten und eine antifaschistische gemeinsame Front erreichen. So, wer ist jetzt hier? Wer steht? Hat noch jemand nicht gesprochen aus der Reihe? Ich kann die Reihe nicht sehen. Ach so, verstehe. John, bitte. Ja, hi, ich heiße John von der internationalistischen Organisation Rio. Und ja, ich kann auch lauter sprechen. Ich hatte eine Frage. Es geht, was ich bisher kaum wahrgenommen habe in der ganzen Berichterstattung über die Ukraine in den letzten Monaten, ist irgendeine Aktivität der Arbeiterbewegung. Ich kann aus wirtschaftlichen Daten schließen, dass es sie geben muss. Also es gibt diese ganz wichtige traditionelle sowjetische Industrie in der Ostukraine, Aber gerade deutsches Kapital hat auch viel in der Westukraine aufgebaut, um Lemberg herum, glaube ich, gibt es viele Fabriken. Also ich weiß überhaupt nichts drüber und das würde mich interessieren. Also gibt es zum Beispiel eine gesamtukrainische Arbeitsbewegung oder verläuft diese Ost-West-Teilung auch, also gibt es zum Beispiel gemeinsame Gewerkschaften oder ist es auch zwischen Ost und West geteilt? Und es muss ja, also wenn die Regierung gestürzt wird, die Gewerkschaften, auch wenn sie total scheiße sind, müssen irgendwas dazu gesagt haben. Es muss ja irgendwelche Momente gegeben haben, wo die Arbeiterbewegung dann sich betätigt hat. Ich weiß es nicht, also da ich nicht weiß, bitte merken. Sonst würde ich auch vorschlagen, dass ich finde die Idee mit der Demonstration richtig gut. Also ich glaube, wenn wir schon die Leute, die hier sind, was weiß ich, nächstes Wochenende zusammenkriegen könnten, die ukrainische Botschaft liegt ja direkt neben dem Deutschen Theater in der Friedrichstraße. Timoschenko ist auch ein guter Anlass, nicht nur gegen Timoschenko halt, sondern wenn wir zum Beispiel bedenken, dass in Russland gab es ja auch in den Medien Berichte über Pro-Interventionsdemonstrationen in Moskau, wo der russische Geheimdienst dann 2000 Leute aufgetrieben hat, die dann Putin bejubelt haben. Gleichzeitig gibt es ja auch Berichte, also dieser Putin, der sich so viel um das Völkerrecht und die Demokratie und so weiter sorgt, hat eine Demonstration von Gegnern einer russischen Intervention komplett verhaften lassen. Also 350 Leute auf eine Demo ausnahmslos alle verhaftet. Es wäre, glaube ich, sehr gut, wenn wir die begrenzten Freiheiten, die wir hier im imperialistischen Deutschland genießen, wenn wir sie ausnutzen können, um ein starkes Signal zu setzen, also gegen, natürlich gegen unseren Hauptfeind, den deutschen Imperialismus und seine Einmischung, aber auch gegen eine russische Intervention und gegen jede Einmischung und für eine unabhängige Perspektive der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Ukraine. Wenn wir dafür eine starke Demo machen können, das würde ich sehr begrüßen und das sollten wir unbedingt anfangen. So. Gerald Arbeitermarkt Nau. Was wir, denke ich, vor allem lernen können, bei dem, was wir gerade in der Ukraine sehen, ist das, wenn die Arbeiterbewegung angesichts eines dramatischen sozialen Konfliktes versagt, wenn die Gewerkschaften nicht rauskommen, wenn die Parteien, die Linken nicht rauskommen, was dann passieren kann in so einem Land der Ukraine, dann übernehmen die Rechten das Ruder. Das heißt, wenn ein sozialer Konflikt nicht sozial und politisch in einer fortschrittlichen Richtung sich entfalten kann, dann kommen sehr gerne die Rechten ans Ruder und sagen, wir setzen auf die nationalistische Karte. Noch dazu in der Ukraine bei dem Pulverfass, was dort gibt, angesichts der sehr komplizierten nationalen Frage, ist das ja hochbrisant. Dazu kommt noch in der internationalen Gemengenlage, wenn wir davon ausgehen, dass die ökonomische Krise, die wir immer noch erleben, die sich immer noch weiter zuspitzt, dazu führen wird, dass die imperialistischen Agenturen die Konflikte immer mehr verschärfen werden, dann wird das heißen, dass Ukraine nur ein kleines Vorspiel, ein Vorgeschmack auf das sein wird, was wir in großen Teilen der Welt immer wieder mehr erleben werden, dass die Konflikte immer unversöhnlicher und schärfer aufeinanderprallen werden und von Zündern sozusagen am Krieg, am möglichen Krieg, immer verschärfter sein wird. In der Ukraine ist eine militärische Auseinandersetzung gleich nicht im großen Maßstab, zumindest nicht so wahrscheinlich, sieht momentan zumindest aus. Aber was passieren wird, ist, dass die Kräfte, die sozusagen von außen auch aufgebaut werden und unterstützt werden, dass die gegeneinander sozusagen aufgebaut werden und dass auch aufgrund der äußeren Interessenslagen im Prinzip die Ukraine sozusagen, wenn die sozialen Konflikte nicht sich fortschrittlich politisch entfalten dürfen, werden die nationalen Kräfte aufeinander bezogen. Und das heißt auf längere Dauer Bürgerkriegsgefahren in einer sehr intensiven Form und sehr langwierigen Form. Was wir von der deutschen Außenpolitik gesehen haben, ist ja im Prinzip eine tragische Wiederholung, fast was wir in der deutschen Geschichte auch kennengelernt haben. Nämlich, dass wenn deutsche Kapitalinteressen bedroht werden, wenn es einen Sinn macht für das deutsche Kapital, ist eine Berührungsangst und eine Funktionalisierung von Faschisten keine Neuigkeit. Und das erleben wir in der Ukraine in einer besonderen Form auch gerade wieder. Darum denke ich mir, sind massive Protestaktionen gegen solche Auftritte, wie Steinmeier sie geliefert haben, ganz wesentlich, dass man das nicht einfach unwidersprochen hinnimmt. Und im Wesentlichen denke ich, das Wichtigste ist, dass wir daran sehen, dass was jetzt in der Ukraine passiert, dass das in anderen Ländern ähnlich passieren kann, was wir sehen in Griechenland mit der goldenen Morgenröte oder mit, in Osteuropa ganz oft mit faschistischen Kräften, das kann noch sehr viel intensiver werden. Und da gilt es gegenzuhalten. Danke sehr. So. Noch jemand? Dann rede ich. Gut, okay, dann hat Tom jetzt sozusagen den Schluss im Großen und Ganzen. Zum Schluss. Ja, zur Gewerkschaftsbewegung. Achso, wer? Okay, dann nehmen wir ihn noch ran. Ja, ja, okay, dann komm. Es sind ja sowieso nur zwei. Komm. Ja, also ich finde auf jeden Fall es auch gut, gegen Timo Schenkung zu protestieren. Aber ich denke, das Wichtigste, was wir von Deutschland aus machen sollten, ist wirklich, dass das Diktat der EU gegenüber der Ukraine offen zu legen. Ich selbst, ehrlich gesagt, habe keine Ahnung, wie das Diktat aussieht. Steht auch nicht in der Zeitung, aus gutem Grund. Ne? Welche Erpressung hat die EU eigentlich gegenüber der Ukraine gemacht? Ne? Warum muss sich die Ukraine zwischen Russland und der EU entscheiden? Ne? Es ist ja mit der Masukan, es geht um Freiheit und genau das müssen wir letztendlich halt entlarven. Und das ist das Problem. Ich habe diese Information nicht und Millionen von anderen Leuten in diesem Land haben sie auch nicht. Ja? Und diese Information müssen wir besorgen, müssen wir publik machen und auf Demonstrationen kundtun, damit die auch die anderen Kräfte in der Ukraine halt sehen, ey, es gibt hier Leute, die uns womöglich eine Alternative halt auch in Deutschland zum Beispiel halt aufzeigen. Und solange, also jetzt Solidarität halt auch letztendlich halt zeigen, und genauso müsste es dann eigentlich auch von der russischen Seite aus dann halt auslaufen. Es muss letztendlich gezeigt werden, halt, es ist nicht eine nationale Frage, sondern eine soziale Frage. Und solange wir das halt nicht entlarven, haben auch die Nationalisten in der Ukraine mal eine Ausrede, ja, es wird ja mal Druck von außen auf uns gemacht, da können wir ja nichts machen, letztendlich. Da müssen wir halt bei uns kürzen. Danke. Tom. Ja, zur Gewerkschaftsbewegung, ich habe da auch nur zweimal nachgefragt, da hieß es immer im Moment, sozusagen gibt es keine Streiks oder Ausstände oder derartiges. Und wenn es die gibt in den vergangenen Jahren, war es so, dass die auf einzelne Betriebe bzw. Zweige begrenzt sind, also keine ukraineweiten koordinierten Streiks stattgefunden haben. Wie die Gewerkschaftsbewegung politisch aufgestellt ist, kann ich nicht sagen. Zum großen Teil noch legal und finanziert als Hausgewerkschaft. Ja, kann man gut vorstellen. Die letzte Frage, soweit ich sehe, die auf dem Zettel war, da ging es darum, dass es idiotisch sei, einen Zwei-Fronten-Krieg, also sozusagen gegen westliche Einflussnahme und gegen die russische Intervention zu führen. Das sehe ich anders. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, dass sich dort eine linke Kraft als linke Kraft irgendwann selbst etablieren wird. Weil die Frage ist doch, niemand kann doch hier der Ansicht sein, dass Russland kein kapitalistischer Staat ist, der geostrategische Interessen in diesem Bereich verfolgt. Wenn ich den Antifaschismus der Putins hier ernst nehme, dann kann ich auch das nächste Mal, wenn Obama sagt, er geht wegen Menschenrechte nach Syrien, das ernst nehmen. Gleichzeitig denke ich, dass es trotzdem bessere Kampfbedingungen, um als Linker in einer Massenbewegung zu wirken, gerade im russischen Teil gibt, als im westlichen. Das glaube ich auch. In diesem Teil ist es besser, gerade für Linke zu arbeiten. Ich glaube aber, dass die Position trotzdem so sein muss, dass man beide geostrategischen Blöcke von seiner eigenen Position fernhält, wenn man sich sonst unglaubwürdig macht. Zumal im Westen der Ukraine ohnehin Kommunismus gleichbedeutend ist mit Moskau hörig. Das heißt, man wird diesen Teil der Gesellschaft nicht erreichen, wenn man sich jetzt sozusagen zur Vorhut einer russischen Intervention macht. Gut, das sehen wir auch so. Ich fand das erfreulich sachlich, nicht so heftig wie auf Facebook. Sind ja nicht alle auf Facebook, aber ich. Und was? Das ist Realität, ja. Also es war erfreulich sachlich. Ich bedanke mich bei Tom und bitte, bevor ihr geht, haben mich einige Genossinnen und Genossen gebeten, noch zwei, drei Ansagen zu machen. Die Genossinnen und Genossen von Arab und der NAO und des kurdischen Frauenvereins Destan werden am Sonnabend gemeinsam auf der großen Frauendemonstration einen internationalistischen Block bilden. Und zwar um 13 Uhr am Gesundbrunnen. Würde mich freuen, wenn sich viele Genossinnen, aber natürlich auch Genossen, da einreihen würden. Zweitens, wir von der NAO führen am Sonntag im Ana Fatma, das ist ein türkisches Kulturzentrum am Halleschen Ufer, im Tempelhofer Weg Nummer 1, eine Frauenveranstaltung zum Frauentag durch, also am Sonntag um 18 Uhr. Da würde ich mich auch freuen, diesen und jenen dabei zu sehen. Und drittens, die Genossin hat mich gebeten, dass es morgen eine Podiumsdiskussion zur Lage in Venezuela gibt. Und zwar in einem Lokal, das heißt, glaube ich, Jockel, wenn ich den Namen richtig verstanden habe, in der Ratiborstraße 14. Ansonsten liegt draußen noch die Erklärung der NAO zum Konflikt in der Ukraine aus. Die ist, haben wir ausgedruckt, 50 Exemplare. Wenn sich da jemand für interessiert, kann er die gerne mitnehmen. Ich wünsche euch einen erfreulichen Freitagabend. Für die Jüngeren vielleicht ein bisschen gute Unterhaltung noch und für die Älteren was Gepflegtes zu Hause. Ich danke euch.